Operation Schutzwall haben die Israelis das Vorrücken der Panzer in Bethlehem, Qalqilya und El Shaddar genannt und die Regierung richtet sich im Konflikt mit den Palästinensern auf eine mehrwöchige militärische Offensive ein. 4 palästinensische Selbstmordanschläge sind dem Vorstoß in Bethlehem vorangegangen. Nun sind internationale Vermittler in der Region unterwegs. Mehr zum Thema gleich nach dieser Übersicht. Bei den Parlamentswahlen in der Ukraine gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das noch immer nicht entschieden ist. Klar ist aber, dass die Oppositionsparteien gut abschneiden werden, weswegen der amtierende Präsident Kutschma bereits angekündigt hat, künftig enger mit ihnen zusammenarbeiten zu wollen. Die serbische Regierung streitet mit dem jugoslawischen Präsidenten Kostunica um die Auslieferung mutmaßlicher Kriegsverbrecher nach Den Haag. Und es geht um mehr als nur die drohende Streichung von Hilfsgeldern seitens der USA. So mancher fürchtet, man könne den Anschluss an Europa verlieren. Der Nahostkonflikt und die Militäraktionen in Afghanistan haben den Ostermärschen der Friedensbewegung neuen Auftrieb gegeben. Heute fanden die Abschlusskundgebungen statt, das und mehr in der kommenden halben Stunde. Und im Hintergrund Politik ab 18.40 Uhr. Geht es um rebellische Tiger im Paradies, Sri Lanka auf der Suche nach Frieden. Das Thema lässt uns nicht mehr los. Der israelische Ministerpräsident Sharon erklärte, Israel befinde sich im Krieg und bezeichnete den palästinensischen Präsidenten Arafat erneut als Feind und Gefahr für die gesamte Region. Von einer Gefahr für die Region sprachen auch europäische Politiker, allerdings betrachteten sie dabei die Gesamtlage im Nahen Osten. Auch Bundesaußenminister Joschka Fischer hat sich zu Wort gemeldet. Er forderte Israel auf, Arafats Unversehrtheit zu garantieren. Seitens des Auswärtigen Amtes hieß es nun, Fischer hätte am Wochenende mit Arafat, dem israelischen Außenminister Peres und europäischen Außenpolitikern über die Lage in der Region gesprochen. Diplomatische Vertreter der EU, Russlands, der USA und der Vereinten Nationen sind inzwischen mit Peres zusammengetroffen. Internationale Bemühungen also um eine Lösung des sich zuspitzenden Konflikts. Doch es sieht weiter ganz und gar nicht nach einer Entspannung aus. Bettina Marx berichtet aus der Region. Die israelische Armee setzte auch heute ihre Operationen in den palästinensischen Gebieten fort. In der Nacht drangen israelische Truppen in die Stadt Qalqilya im Westjordanland ein und rückten auf die Städte Tulkarem und Bethlehem vor. In Ramallah gingen die Kämpfe unterdessen weiter. Am Nachmittag waren in der Stadt gewaltige Explosionen zu hören. Heidi Harb, die deutsche Ehefrau eines palästinensischen Arztes, wohnt am südlichen Stadtrand von Ramallah. Über Telefon berichtet sie, wie das Leben in der belagerten Stadt aussieht. Ja, es ist Chaos, totale Okkupation. Die Panzer sind überall. Niemand kann sich auf der Straße bewegen. Die Krankenwagen dürfen nicht fahren. Versorgung ist natürlich null. Wer irgendwelche ärztliche Hilfe braucht, der kann es vergessen. Naja, und so ist es. Die Leute sitzen in ihren Häusern, leben von den Vorräten, die sie haben. Und man versucht sich über Fernsehen ein bisschen einen Eindruck zu verschaffen, was so vorgeht in der Stadt. Ein anderer Augenzeuge ist Siegfried Eriksson. Er hält sich mit 200 internationalen Friedensaktivisten in Bethlehem auf. Sie wollen sich als menschliche Schutzschilde zwischen die Palästinenser und die israelische Armee stellen. Nach Ramallah, wo bereits andere Friedensaktivisten den eingeschlossenen palästinensischen Präsidenten Yasser Arafat aufgesucht haben, kommen sie nicht durch. So fährt Eriksson am Nachmittag mit dem Taxi ins Flüchtlingslager Die Heische bei Bethlehem. Keiner bewegt sich mehr auf den Straßen, nur noch in der Innenstadt von Bethlehem. Jetzt bin ich schon draußen. Wir sind jetzt an den am Eingang von Daesha. Hier sind die Straßen komplett leer. Wir sind das einzige Auto. Aber jetzt bin ich hier in Daesha Zentrum, wo die Internationalen sind, fühlen sich die Palästinenser sicher. Sie sind auf den Straßen, viele, viele Jugendlichen. Mit Ambulanzautos sind schon hier, ich steige jetzt aus und werde sehen. Doch es bleibt nicht lange ruhig, die israelische Armee rückt an und vertreibt die Friedensaktivisten. Dabei gibt es auch Verletzte. In Israel sieht man die Einmischung der Friedensaktivisten aus Europa nicht gern. Innenminister Eli Yeshay plädiert dafür, sie des Landes zu verweisen. Auch die Demokratie hat ihre Grenzen. Wir sind ein demokratisches Land und das ist gut und wichtig. Aber in Kriegszeiten, wenn der Feind sich so grausam verhält und die Regierung Arafat zum Feind erklärt, dann können wir nicht zulassen, dass solche Leute kommen und den Terror unterstützen. Es gibt hier Terror und die Welt sieht nicht richtig, was sich bei uns abspielt. Man kann solchen Menschen nicht erlauben, hierher zu kommen und Israel solchen Schaden zuzufügen. Das Bild Israels in der Welt beunruhigt die israelische Regierung zutiefst. In seiner Ansprache an die Nation am Sonntagabend warb Ministerpräsident Ariel Sharon um Verständnis für Israels Kampf gegen den Terror. Parlamentspräsident Avrom Burg von der Arbeitspartei war nicht der Einzige, den die Fernsehansprache Sharons enttäuschte. Die einzige Lösung für diese Menschen ist der Verhandlungstisch. Der Regierungschef hat gestern nicht das gesagt, was er letzte Woche gesagt hat, nämlich dass er bereit ist, den mutigsten Weg einzuschlagen und die saudische Friedensinitiative anzunehmen. Für Frieden mit allen arabischen Staaten müssen wir die Gebiete verlassen. Doch diesem Lösungsvorschlag stimmen die meisten Israelis nicht zu. Finanzminister Silvan Shalom zum Beispiel erklärte, mit einem Mann wie Arafat, der alle Angebote Israels zurückgewiesen habe, könne man nicht verhandeln. Ein Beitrag war das von Bettina Marx. Friedensappelle von Papst Johannes Paul II. Und von verschiedenen Politikern, wie eben auch dem deutschen Außenminister Fischer, verhallen also ungehört. Die Proteste aus den arabischen Nachbarstaaten, die sich vor allem gegen die Besetzung Ramallahs und Teile des Hauptquartiers von Palästinenserchef Arafat richten, waren in den vergangenen Tagen kaum zu überhören. Hunderttausende gingen auf die Straße, auch heute wurde demonstriert. Björn Blaschke hat sich das angesehen. Solidarität mit Yasser Arafat in der gesamten arabischen Welt. In Amman hatten mehrere Verbände, Arbeiter und Angestellte dazu aufgerufen, heute für 6 Stunden die Arbeit niederzulegen. Jordanier aller Berufsgruppen folgten dem Appell. Zudem spendete der Verband jordanischer Ingenieure zusammen mit einer Mobilfunkfirma umgerechnet rund 150.000 Euro, mit denen Medikamente gekauft werden sollen für die Palästinenser, die im Verlauf der Intifada verletzt werden. Im Rahmen des Streiks wurden kleinere Protestkundgebungen abgehalten. Vereinzelt skandierten Demonstranten, die radikaleren islamistischen Kräften zuzuordnen sind, regierungskritische Parolen. Unter anderem forderten sie, das Militär möge eingreifen, wenn die jordanischen Politiker sich nicht härter gegen Israel stellten. Sicherheitskräfte sorgten jedoch dafür, dass die Versammlungen in aller Ordnung verliefen. Mehrere Menschen wurden festgenommen, Universitäten abgeriegelt, sodass die Studenten und ihre Lehrkräfte, gegen die die Polizei teilweise mit Tränengas vorging, auf dem Areal der Lehranstalten allein protestierten. Das Gleiche gilt für die Palästinenserlager in Jordanien. Auch dort blieben die Demonstranten unter sich, eingekreist von Polizei und Militär. Offenbar hat man in Jordanien Angst davor, dass der Volkszorn über die Politik Israels zu weit hochkocht. Gestern hatte Jordaniens Außenminister Muasha zwar den israelischen Botschafter in Jordanien einbestellt, aber lediglich mit harten Maßnahmen gedroht, wenn sich die israelischen Truppen nicht bald aus Ramallah zurückzögen. Aus offiziellen Kreisen wird jedoch berichtet, dass ein Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Jerusalem, die seit der Unterzeichnung des Friedensvertrages mit Israel bestehen, ausgeschlossen seien. Wenigstens ein Land, so heißt es, müsse weiterhin die Möglichkeit zu einem Dialog mit Israel aufrechterhalten. Dennoch fordern immer mehr Demonstranten in der arabischen Welt von ihren Regierungen, wie heute diese Frau in Amman, eben das, ein Einfrieren der Beziehungen zu Israel. In den Vereinigten Arabischen Emiraten erklärte derweil Kronprinz Mohammed al-Maktoum, dass die USA nicht länger eine Entschuldigung dafür finden können, dass Israelis Palästinenser so wörtlich massakrieren. Nach dem arabischen Gipfel von Beirut, der vergangene Woche mit einer Friedensinitiative aller arabischer Staaten endete, könne Washington nicht länger tatenlos zusehen. Die USA, so Sheikh Maktoum, müssten ihre Verantwortung wahrnehmen und als ehrliche Friedensvermittler auftreten. Aus dem Irak sind dagegen ganz andere Töne zu hören. Trotz des Friedensangebotes von Beirut, in dem alle arabischen Staaten Israel Frieden bieten, wenn es die seit 1967 besetzten arabischen Gebiete räumt, forderte die regierende irakische Baath-Partei Palästina zu befreien, und zwar vom Jordan bis zum Mittelmeer. Um das zu erreichen, hieß es aus Bagdad, sollten Israel und die USA, die mit den Zionisten kollaborierten, boykottiert werden. Die arabischen Staaten sollen ihr Öl als Waffe einsetzen. Björn Blaschke informierte aus Amman und wir bleiben beim Thema, wenn auch nicht in der Region. Denn die israelische Offensive ist vermutlich der Grund für mehrere Brandanschläge an den Ostertagen auf Synagogen in Frankreich und Belgien. Und Babar Schulte weiß mehr dazu. Jüdische Einrichtungen in Marseille, Nizza, Toulouse, Lyon und Straßburg wurden am Osterwochenende Ziel anti-israelischer Anschläge. Die Synagoge der Hafenstadt Marseille am Mittelmeer brannte in der Nacht zu Ostermontag fast völlig aus. Die Polizei entdeckte in der Ruine an mehreren Stellen Spuren von Benzin. Die Fenster des jüdischen Gemeindezentrums von Nizza wurden eingeschlagen. Ein Unbekannter schoss in Toulouse auf eine koschere Metzgerei. In Villeurbanne im Rhonetal wurde ein jüdisches Paar überfallen und verprügelt. Die schwangere Frau musste ins Krankenhaus. In Lyon benutzte eine Gruppe von etwa 20 maskierten jungen Leuten gestohlene Autos als Rammböcke gegen die dortige Synagoge. Dann zündeten sie die Wagen an. Die Tür der Synagoge in einem Vorort von Straßburg wurde in der Nacht zum Sonntag in Brand gesteckt. Francis Lévy, Präsident der jüdischen Gemeinde von Straßburg, warf den französischen Behörden vor, tatenlos zuzusehen. Ich erwarte, dass der Staat umgehend für die Sicherheit der jüdischen Einrichtungen in und um Straßburg die Verantwortung übernimmt. Als Reaktion auf die Attentate ordnete der französische Innenminister die Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen an. Premierminister Jospin und Staatspräsident Chirac verurteilten die Anschläge vom Wochenende. Chirac rief die Bevölkerung auf, sich mehr als bisher dafür einzusetzen, dass die Werte der Republik respektiert würden, vor allem die Achtung vor anderen und die Toleranz. Jacques Chirac: Ce n'est pas un sentiment naturellement partagé par les Français. Natürlich sind die Franzosen nicht antisemitisch. Es gibt aber hier und da Spannungen, die sehr gefährlich sind und die wir sehr ernst nehmen müssen. Die Verantwortlichen dieser verabscheuungswürdigen Attentate müssen bestraft werden. Übergriffe auf jüdische Einrichtungen oder auf Juden können nicht hingenommen werden. Nach Angaben von Antirassismusorganisationen sind seit Ende des Jahres 2000 in Frankreich über 400 Anschläge auf jüdische Einrichtungen verübt worden. Nach Ansicht von Experten stehen diese Taten im Zusammenhang mit der sogenannten zweiten palästinensischen Intifada. Leila Shahid, Sprecherin von Yasser Arafat in Frankreich, rief heute im französischen Rundfunksender France Info dazu auf, geplante Anschläge gegen jüdische Einrichtungen anzuzeigen. Ich appelliere an alle, die aus dem Kampf der Palästinenser einen Kampf gegen das jüdische Volk und das Judentum machen wollen. Das ist der größte Schaden, den man den Palästinensern zufügen kann. Unser Kampf ist ein nationaler Kampf gegen einen Staat, der unsere Territorien besetzt hält. Anschläge auf jüdische Einrichtungen müssen streng bestraft werden. Menschen, die Jugendliche kennen, die sich auf diese Weise mit den Palästinensern solidarisieren wollen, müssen diese Taten anzeigen und verhindern. Jüdische Gemeinden in Frankreich haben die derzeitigen Übergriffe mit der Lage in Nazi-Deutschland 1938 verglichen. Aus Paris berichtete Barbara Schulte. Ursprünglich sollte das Ergebnis bereits heute Morgen vorliegen, doch die Stimmauszählung bei den Parlamentswahlen in der Ukraine, die ziehen sich hin. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen jedenfalls zeichnete sich schon früh ab, und zwar zwischen dem konservativen Oppositionsbündnis des früheren Regierungschefs Juschtschenko und der kommunistischen Partei. Juschtschenkos Partei Unsere Ukraine hat nach Auszählung von etwa 75% der Stimmen mit gut 22% einen kleinen Vorsprung vor den Kommunisten, die jetzt bei etwas über 20% liegen, und der Block um den amtierenden Präsidenten Kutschma, der scheint mit 13% zunächst abgeschlagen. Sabine Adler weiß mehr. Ganz gleich, welches Ergebnis die Zentrale Wahlkommission nach der schleppenden Auszählung der Stimmen beschert, über die Größe der endgültigen Fraktionen geben die Resultate noch keine Auskunft. Auf dem ersten Platz liegt zwar bislang der Favorit dieser Wahl, der Block des populären Wirtschaftsexperten und Ex-Premiers Juschenko, dicht gefolgt von den Kommunisten, doch der dritte Platz der Wählervereinigung des Präsidenten für eine einheitliche Ukraine könnte am Ende doch die Mehrheit der Parlamentsplätze besetzen. Denn nur die Hälfte aller Abgeordneten ziehen über Parteilisten ein, die andere Hälfte wird per Direktmandat gewählt, und da vermuten Beobachter eine große Anhängerschar des Präsidenten. Leonid Kutschma möchte eine stabile Mehrheit in der Werchowna Rada, die vor allem, so sagte er gestern, Schluss mache mit den Skandalen. Allerdings wird er sich auf eine starke Opposition gefasst machen müssen. Juschenko wird nach den Behinderungen im Wahlkampf kaum mehr Lust verspüren, den Präsidenten und dessen Partei zu unterstützen. Dennoch ist es für den Kiewer Politologen Michail Pagrebinski schwer vorauszusehen, wie sich die Partei von Viktor Juschenko im neuen Parlament positionieren wird. Es ist schwer zu sagen, ob sie sich einer großen Mehrheit anschließen wird, indem sie sich mit der Präsidentenpartei zusammentut, oder ob sie in die Opposition geht. Wenn sie in Opposition tritt, wird ein Teil der Abgeordneten sie verlassen, um sich der Regierungspartei anzuschließen. Alexander Maros und Julia Timoschenko haben aus ihrer Kritik am Präsidenten und dessen Machenschaften nie einen Hehl gemacht. Sie werfen ihm Verstrickungen in den Mord an dem Journalisten Gongadze vor, sowie Korruption und Amtsmissbrauch. Selbst die sonst so wankelmütigen Kommunisten kündigten heute in Kiew an, das Amtsenthebungsverfahren gegen Kutschma weiter voranzutreiben. Das alte Parlament hatte noch kurz vor der Wahl ein Strafermittlungsverfahren gegen Kutschma gefordert. Dass die Stimmauszählung so langsam vorangeht, hängt mit der Wahl auf unterschiedlichen Ebenen zusammen. Auf Stadt-, Kreis- und Bezirksebene wurden neue Volksvertretungen bestimmt. Allein die vielen Wahlzettel zu sortieren, nahm offenbar mehr Zeit in Anspruch, als erwartet worden war. Die fast 1.000 internationalen Wahlbeobachter und zehntausende nationale Kontrolleure stellten etliche Verstöße fest. Für die Beobachter der OSZE und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates entsprach die Abstimmung für die Werchowna Rada noch nicht international gültigem Standard. Sie sei auch nicht immer transparent gewesen. Zu einem wesentlich positiveren Fazit kam der Sprecher der Beobachtergruppe der GOS-Staaten, Juri Jasow. Die Wahlen zum Parlament am 31. März haben entsprechend des gültigen Wahlgesetze stattgefunden. Sie waren frei, transparent, demokratisch und legitim. Verstöße machten Wahlbeobachter vor allem bei den Wählerlisten aus. Nicht jeder, der in einem bestimmten Wahllokal seine Stimme abgeben wollte, konnte dies tun. Auch das Wahlgeheimnis wurde verletzt. Wahlurnen waren teilweise aufgebrochen. In einem Kiewer Wahllokal wurden sogar ausgefüllte Stimmzettel einfach zerrissen. In dem Wahlkreis, in dem am Samstag ein Kandidat der Sozialdemokratischen Partei erschossen wurde, haben die Wahlen trotz vorher anderslautender Ankündigungen doch stattgefunden.